Deutschlandfunk, Lesezeit. Felicitas Hoppe liest ihre unveröffentlichte Erzählung Fakire und Flötisten. Redakteur am Mikrofon Dennis Scheck. Guten Abend. In der Lesezeit heute möchten wir Ihnen eine Erzählung der deutschen Autorin Felicitas Hoppe vorstellen. Felicitas Hoppe, geboren 1960 in Hameln, sie zählt zu jenen Schriftstellern, die in der Lage sind, ihre Leser und ihre Hörer bereits mit dem ersten Satz gefangen zu nehmen, sie in Bann zu schlagen mit Rhythmus und Melodie einer Sprache, die wirklich ganz ihre Sprache ist. Dies ließ sich beobachten in Felicitas Hoppes erster Buchveröffentlichung »Picknick der Friseure«, der ihr sowohl einen der Preise beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eintrug, wie auch den Aspekte-Literaturpreis für das beste Debüt. Aber auch in den folgenden Büchern von Hoppe, »Pigafetta« und »Paradiese Übersee«. Die studierte Literaturwissenschaftlerin Felicitas Hoppe zählt zu den großen Reisenden in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, ohne dass sich ihre Texte je bloß auf den exotischen Reiz fremder Orte verließen. Fakire und Flötisten, die Erzählung, die Felicitas Hoppe heute in der Lesezeit liest, ist im Grunde eine schräge Weihnachtsgeschichte. Hören Sie selbst, Felicitas Hoppe liest. Beim besten Willen als Reise kann man das nicht bezeichnen. Dieses überstürzte Aufbrechen, 2 Tage vor Weihnachten, mit einem einzigen Koffer, in dem sich gar nichts befindet, außer einem Moskitonetz, das ich im Augenblick reinster Verzweiflung in der fast vollkommen leeren Garage fand. Man hat so gut wie alles gefändet. Später, am Flughafen, ließ mich der Zöllner den verdächtigen leichten Koffer öffnen. Das Netz erregte das Misstrauen dieses kleinen, dünnen Mannes. Aber vielleicht war es auch seine bloße Neugier, die mich zwang, vor ihm in die Knie zu gehen. Ich zog das Netz aus der Hülle und breitete alles vor ihm aus, doch er konnte nichts finden. Nachher hatte ich Mühe, es unter seinen enttäuschten Blicken wieder auf seine ursprüngliche Größe zusammenzustauchen, wobei das Netz einen Riss bekam und das Holzgestänge zerbrach. Denn ich bin weder den Umgang mit Moskitonetzen noch den mit Beamten gewöhnt. Ich reise nicht gern und schon gar nicht in ferne und fremde Länder. Und dieses Land hier ist fern und fremd. Und da dürfen Sie sicher sein, nicht nur mir. Ich wurde das Netz allerdings sehr schnell los. Gleich hinter dem Ausgang sprangen 2 Männer auf mich zu. Kofferträger, dachte ich gleich. Dieses Land hat ja mehr Kofferträger als Koffer. Ein Land voller unberechenbarer Menschen, Transportwege und Verkehrsmittel. Und so sah ich den Koffer nicht wieder. Für wenige Augenblicke stand ich verlassen am Straßenrand, im warmen Nebel der Stadt, dann griff ich zu, nach dem erstbesten Koffer, der heimatlos zwischen 2 Kühen stand. Denn ohne Koffer zu reisen, das ist unter uns gesagt mir unmöglich. Einen Koffer braucht der Reisende, sonst ist er ein Nichts, was er sowieso schon ist, aber ein sichtbares Nichts, und das darf nicht sein. So bin ich in eine Stadt geraten, die ihren großen Namen vermutlich verdient. Ich weiß, diese Auskunft ist ungenau, doch ergeht es mir mit Landkarten wie mit den Netzen. Ich werfe sie aus und bin sofort ratlos, sozusagen am Anfang, wo andere schon am Ende sind, diese Fischer, denen immer gleich alles ins Netz geht und fröhlich zappelt von hier bis zum nächsten Kochtopf. Mir dagegen verschwimmt alles gleich vor den Augen. Ich schwimme mit zwischen den Höhenzügen und Ebenen, den unterschiedlich eingefärbten Gegenden, die Berge, Flüsse und Täler darstellen sollen, diesem fruchtlosen Grau und dem furchtbaren Grün und all den anderen Flächen und Namen der Städte, die man bewandern und fotografieren müsste. Alles verwechsle ich, wie ich auch die Straßen der Städte verwechsle, die Stadtpläne falsch herumhalte, nicht weiß, wo Osten und Westen ist, wo Norden und Süden. Mir fehlt einfach das Unterscheidungsvermögen. Und ganz ohne Sinn für Vereinbarungen kann ich immer noch eine Kirche nicht von einer Moschee unterscheiden. Gut, sagen Sie, so einer ist das, dem ist alles gleich, alles eins, der ist nicht auf Erkenntnisse aus, nicht auf Ordnung, hat keinen Willen, keinen Sinn für die Orientation. Aber das ist nicht der Fall. Ich tue mich lediglich schwer mit der Idee der Himmelsrichtungen. was wiederum mit den Kirchen zusammenhängt und mit den Moscheen, die immer mit Hilfe von Türmen nach oben weisen, statt nach links oder rechts oder überhaupt in annehmbare menschliche Richtungen. Natürlich, ein Kompass wäre von Nutzen, jedenfalls nützlicher als ein Moskitonetz. Jemand schrieb, das sei gut, dieses Fehlen der Dinge, eine Herausforderung sozusagen oder etwas wie: Jetzt bist du ganz auf dich selbst angewiesen. Das ist die wahre Natur des Reisens. Nur dass niemand hier weiß, was das wirklich ist. Das Reisen erstens und die wahre Natur zweitens. Alle außer mir sind nämlich ausgerüstet, als zögen sie in die Schlacht, mit Schießeisen, Thermosflaschen und Weihnachtsbäumen und dann die Bibeln, der große Baedeker. Ich dagegen, der ich mit nichts unterwegs bin, mache ihrem ausgerüsteten Herzen Freude und ihren festen Gedanken den fliehenden Clown. Denn dieser Gedanke gefällt ihnen, dass einmal einer von uns so ganz unbewaffnet unter die Räder kommt, ohne Vorwarnung in der Wildnis gefressen. Nur sie selbst wollen nicht dabei sein, nur von Ferne her wollen sie zuschauen. Und so bin ich dieser eine geworden, der ich wahrscheinlich schon immer war, der dumme, unbewaffnete Fremdling. Im Hotel öffnete ich meinen Koffer, das heißt, nicht meinen, sondern den zweiten, den ich zwischen zwei Kühen gestohlen hatte. Ich öffnete ihn voller Scheu, voller Scham, langsam und zögernd, etwa so, wie man eine Bombe entschärft oder eine Schatztruhe öffnet. Ich, sage ich laut und vernehmlich, ich bin der alleinige Finder. Für eine Nacht gehört mir jetzt alles. Doch ich bin ganz ohne Gier, ohne Hast. Eher gleicht mein Tun dem Gebet, einer Geste der Sanftmut, der Geduld, der reinen Erwartungslosigkeit. Denn in Wahrheit habe ich alle Hoffnungen aufgegeben. Trotzdem hob ich den Koffer, als wäre dies ein Geschenk, meine Hochzeitsnacht, mit beiden Armen vor mir aufs Bett. Denn muss man schon heiraten, dann wohl nur so. Langes Betrachten des Gegenstandes, ratlos, sowohl als auch voller Sehnsucht. Ich streichelte ihn sogar, meinen Koffer, betrachte das helle Verführungsleder, dann ließ ich die zierlichen Schlösser aufschnappen, das linke, das rechte, und wieder erwarten, öffnet sich jetzt mein Koffer sofort. Kein Widerstand, kein Geplänkel, kein Zickzack, ganz ohne Vorspiel klappte der Deckel hoch, und ich stellte fest, dass ich einen fantastischen Tausch gemacht hatte. Vor mir im Koffer lag ein handliches Nagelbrett, nagelneu und zusammenklappbar. Und als hätte ich nie etwas anderes getan, als sei dies mein Beruf, der ich nie im Leben berufen war, hob ich das Brett aus dem Koffer und legte es neben das Bett auf den fahl gemusterten Teppich. Der Mechanismus beglückte mich. Er funktionierte vorzüglich. Herrlich klappt sich das Brett vor mir aus und ruft mir zu: Leg dich hin, leg dich auf mich und zeige mir, was du kannst, aber zeig es mir gleich, noch in dieser Nacht. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft spürte ich Angst, den Schweiß, der sich zuerst unter den Achseln, danach im Nacken und schließlich in großen Perlen auf meiner Stirn bildet, weil ich die Verführung begreife und weiß, ich bin dem Ruf nicht gewachsen. Sie kennen den Ruf eines Nagelbretts nicht, da bin ich ganz sicher. Sie wissen nicht, was das bedeutet, das glatte Brett, die spitzen Nägel, die ganze fordernde Schlichtheit der Apparatur. Ich erkannte aber die Zeichen sofort und stopfte mir Watte in die Ohren, jene Hotelzimmerwatte, mit der man sich schützt gegen die Rufe fremder Menschen, Tiere und Gegenstände. Und so klappte ich entschlossen das Brett zusammen und schob es unter das Bett, warf mich aufs Bett, und obwohl die Hitze schon unerträglich war, legte ich sämtliche Decken über mich und den Körper, der ja nichts anderes ist als das, was man allgemein für sich selber hält, ein leeres Gefäß in der Fremde, von dem man sagt, falls einer fragt an der Rezeption: Ja, das bin ich, und das ist mein Körper. Dabei hatte ich ihn längst verloren, dieses Nichts aus Fleisch und Blut, das am Flughafen 2 Tage vor Weihnachten vor einem dünnen, misstrauischen Mann niedergekniet war, um ein Moskitonetz auseinanderzufalten. So liege ich da, die Decke über dem Schädel, dem hohlen Gedächtnisgefäß, und rühre mich nicht von der Stelle. Immer noch möchte ich sagen, doch allzu deutlich höre ich durch das Polster der billigen Watte den Ruf meines Nagelbretts unter dem Bett, der jetzt schon kein Ruf mehr ist, sondern eher ein Seufzen, so wie man kurz vor dem Erwachen aus Träumen seufzt. Und langsam macht der Zweifel in meinem Kopf, dem Fakir in meinem Körper Platz, der sich in mir ausbreitet und wächst und größer wird und noch größer, bis er die Hülle meines unzuverlässigen Leibes sprengt und sich bis unter die Zimmerdecke hin ausdehnt. Schlank ist er, durchtrainiert, muskulös, jede Faser des Körpers gespannt wie die Saite des Instruments kurz vor dem Reißen. Was für ein Klang, was für ein Land. Die Aufgabe ist schön und zu groß für mich. Ich kann's nicht ertragen. Doch bevor ich jetzt auf die letzte Rettung, den Schlaf, hereinfalle, tauchen wieder die Bilder auf von der sinnlosen Schlacht um meine Garage. Alles hat man gefändet. Nur das Nagelbrett, da bin ich ganz sicher, hätte der kleine, misstrauische Mann nicht gewollt. Er hätte es mit der Abscheu des Feindes betrachtet und gestraft mit Verachtung, und so wäre es in der Mitte der Garage auf dem Betonboden liegen geblieben, weil niemand versteht, was es ist. Möbelstück oder schlafendes Tier, das plötzlich gefährlich erwachen kann. Besser, man macht sich gleich auf Zehenspitzen davon. Und so bin ich in die Fremde geraten, die so heißt nicht, weil sie uns fremd ist, sondern weil sie uns fremd macht. Weil wir uns selber verloren gehen, in der Mitte des Traums, geografisch und mathematisch gesprochen, auf halbem Weg zwischen Kalkutta und Bombay. Wie lächerlich und wie sinnlos das ist. Als hätte ich wirklich Urlaub nötig, um zu begreifen, wie man mitten in einem Hotelzimmer sein Brett aufschlägt und wie schief gewickelt ich bin. Wie die Saite des Instruments, die reißt, sobald ich aufhöre, den Atem anzuhalten. Nicht aufhören also, sage ich, weiter den Atem anhalten, Spannung erzeugen, den Fakir beobachten, wie er sich unaufhaltsam zur Decke hin ausdehnt, jetzt nicht aussteigen, vom Flugzeug aus nicht auf die Erde blicken, von der Erde aus nicht nach oben, sondern immer nach vorn, schnurgeradeaus, auch wenn das in Träumen unmöglich ist, wo man unaufhaltsam den Kreis zieht. Nur der Fakir liegt still in jede Richtung, schaut mich an und macht sich auf mich keinen Reim. Und so liege ich da, den Fakir im Blick, wie er mich, er alles, ich nichts, und erinnere mich an jene Dame, die fassungslos vor der Garage stand, als man alles hinaustrug. Irgendetwas wollte sie sagen zum Abschied. Ich las das ganz deutlich von ihren Lippen. »Wir wollten doch nur einen Ausflug machen«, wollte sie sagen, »eine Schlittenfahrt in den Wald, einen Weihnachtsbaum schlagen, einen Besuch in den Zoo unternehmen. Das war doch versprochen, um die Affen und Schlangen und Tiger zu füttern, die uns jetzt nötig haben, weil Winter ist.« Aber als ich das Moskitonetz im Koffer verstaute, drehte sie sich entschlossen um und ging mit hohen Schritten davon, während ich jetzt allein auf dem Hotelzimmerbett liege und meine Arme nach dem Fakir ausstrecke, der ungerührt unter der Decke hängt und seinen Lebensunterhalt verdient, wie andere Menschen auch in diesem Land ohne Winter. Selbstverständlich nämlich und ohne mit der Wimper zu zucken, indem sie sich an den Ecken der Straßen Kalkuttas aufstellen, 10 Jahre lang einen Arm in die Luft halten, bis er schwarz wird, oder 20 Jahre lang auf dem Asphalt knien, bis Knie und Pflaster untrennbar verschmelzen, oder sie halten den Kopf auf gut 40 Jahre gesenkt, bis der dürre Hals einen Bogen schlägt um ganz Bombay und seine herrliche Bucht und Nase und Brustbein freundlich verwachsen. So leben wir, zwischen Tigern und Schlangen auf offener Straße, auf einem Bein, einhändig über dem Pflaster schwebend, auf zwei Fingern, mit drei Dolchen zwischen den Rippen, ungerührt mit Blick auf den heiligen Fluss, den ich, wenn ich nur aufstehen würde, vom Fenster aus sehr gut sehen könnte. An diesem Ufer werde ich mein Brett aufschlagen, mich hinlegen, in den Ohren die Watte und unter den halb geschlossenen Lidern die Karawane der Touristen, der Händler und Frauen mit Münzen zwischen den wedelnden Fingern, die nicht wissen, in welchen Korb damit. Denn das müssen sie wissen, Korb ist nicht gleich Korb. In dem einen liegt das Geld für Kalkuttas König der Nägel, in dem anderen aber die Schlange. Erst wenn es dunkel wird, drehe ich mich auf die andere Seite, öffne langsam die Augen und fange an, aus sicherer Entfernung die Münzen zu zählen. Dabei weiß ich längst, wie die Einkommenslage sich verhält, denn trotz der Hotelwatte in meinen Ohren habe ich schnell gelernt, die Geräusche der Stadt klar voneinander zu trennen, den hohen Schritt der vom Hinschauen gepeinigten Damen, vom Klang der Münzen und dem schleppenden Gang meiner Gefährten, die hin und wieder den Schlafplatz wechseln und im Vorübergehen gern in die Körbe greifen. Aber wartet nur, Brüder, in jenem Korb gleich hinter der Ferse, die leicht über den Rand des Brettes ragt, links neben dem letzten spitzen Nagel, ist meine Schlange untergebracht, und unter der Decke, in der schwitzenden Achsel, befindet sich meine Flöte. Bei Dunkelheit ziehe ich sie hervor und beginne zu spielen. Ich spiele die Weihnachtslieder der Heimat aus meiner Garage, die schon damals Frauenherzen erweichten und sogar für Augenblicke die Fender und Möbelpacker zum Stillstand brachten. Sie weinten sogar richtige Männertränen, eine Sensation in unserem Viertel. Gott allein weiß, was die Melodie enthält, dass sich im unteren Teil dieses Kontinents ganze Flüsse mit heiligem Wasser füllen und dass in der leeren Garage zu Hause das Wasser schon bis an die Knie steht und höher steigt. Nur der dünne, misstrauische Mann verzieht keine Miene, füllt weiter die Listen aus und schreibt mir die Rechnung. Ich werde die Rechnungen alle begleichen. Ich werde weiter und weiter spielen, obwohl meine Schlange schläfrig ist, vielleicht weil die Lieder ihr allzu bekannt vorkommen. Sobald ein paar Leute stehen bleiben, droht ihr Eifer nachzulassen, doch ich packe sie mit der linken kräftig am Hals, während ich mit der rechten weiter die Flöte blase und sie zwinge zu tanzen, sich zu drehen und zu winden, bis jemand empört im Vorübergehen ruft: »Diese Katzenmusik und das arme Tier, so kann man nicht umgehen mit dem Geschöpf.« Aber diesen Einwand kenne ich schon. Er kommt immer von Gästen, die von Schlangenbeschwörung überhaupt nichts verstehen. Dem bin ich gewachsen, denn seit ich hier zwischen den Kühen schlafe, weiß ich genau, was es heißt, Eigenliebe und Tierliebe zu verwechseln. Und glauben Sie mir, ich kenne ihn gut, den leisen, genüsslichen Aufschrei der reisenden Frauen mittleren Alters, wenn man im Vorübergehen ihre Knöchel packt und ihnen jeden weiteren Schritt verwehrt, wie sie sich drehen und wenden und winden und behaupten, das hätten sie niemals gewollt und niemals gesucht, dieses Abenteuer in diesem Land, das ihnen nach wie vor fremd ist. Nicht nur ihnen, sage ich dann, nicht nur ihnen. Der Fakir unter der Decke dagegen verzieht keine Miene. Er hält seine Knöchel selber fest, bedeckt nicht sein Gesicht und auch nicht seinen Körper. Weder Turban noch Schärpe behindern die Ansicht. Ihm macht man nichts vor. Im Licht der Deckenlampe erschien er mir allerdings etwas fahl, wie der Teppich, so ganz ohne Muster, ein altes, vertrautes Gebet, schwarz-weiß, ohne Einwand. Nur ich kann jetzt nicht beten. Ich habe die Hände nicht frei, weil mein Körper immer mehr mit der Matratze verwächst. Fast sind wir schon eins in unserem Zoo, diesem Schlangenkorb, der Fakir, die Zimmerdecke und ich, kopflos und ruhig. Was also soll mir passieren? Was kann jetzt noch kommen? Soll klopfen, wer will, ich will mich nicht rühren, ich werde nicht öffnen. Sie kommt ja auch ungefragt herein, die Frau mit dem alles entscheidenden Schritt. War das denn nötig, wird sie rufen, der ganze Aufwand, diese sinnlose Reise, um fremde Straßen und Tiere zu sehen? Sie ist nicht zornig, nur streng und sehr schön, das Haar glatt gekämmt und der Körper, wohl um mich zu überraschen, frisch eingenäht in ein faltenfreies Zöllnerkostüm. Der Fakir beeindruckte sie nicht im geringsten, als wäre sie immer schon hier gewesen. Beinahe, als wäre sie hier zu Haus, klappte sie entschlossen das Brett zusammen und legte es in den Koffer zurück, zwischen das Moskitonetz und die Flöte. Dann trat sie zu mir ans Bett, legte ihre Hände auf die Decke und Kissen und sagte, »Du wolltest mir doch wilde Tiere zeigen.« »Natürlich«, sagte ich, »gleich werde ich aufstehen, aber wer wird denn beim besten Willen so kurz vor Weihnachten an die Safari denken?« »So kann man nicht gehen, ohne Netz. Das Netz hat ein Loch und ohne Gewehr und Geschenke, überhaupt dieses Fehlen der Dinge.« »Aber, das sehe ich sofort, dieser süße Gedanke gefällt ihr natürlich, verlockt sie, dass einer von uns so ganz unbewaffnet unter die Räder kommt. Das, meint sie wohl, bin ich ihr schuldig. Diese Rechnung ist nach wie vor offen. Aber sie selbst?« Sie will nur zum Schein dabei sein, nur Gast meines grausamen Abenteuers, das fühle ich ganz genau. Nur von Ferne her möchte sie zuschauen. Deshalb sind wir ja früher, anstatt wirklich zu reisen, von der Garage aus nur bis zum Zoo gekommen, immer nur in den Zoo, dorthin, wo an unserer Stelle das Tier in der Fremde hockt, in seinem vergitterten Haus, hinter witzlosen Mauern, in Burgen und auf kleinen künstlichen Inseln von lauwarmen Wassergräben umgeben, die man jederzeit unschwer durchwaten kann. So leben sie, selbstverständlich und ohne mit der Wimper zu zucken, 10 Jahre lang auf einem Bein oder von Ästen herab über dem Pflaster hängend, oder sie halten den Kopf auf die Brust gesenkt, bis Nase und Brustbein untrennbar verwachsen. Nur der Tiger liegt still in jede Richtung, dehnt sich langsam unter der Sonne aus, ihm macht man nichts vor. Ungerührt ruht sein Blick auf dem stinkenden Tümpel. Ist es Gutmütigkeit oder ist es Schwäche oder der Nebel der Weihnachtszeit, was den Tiger von seinem Besucher trennt? Aber was ist die Ruhe des Tigers gegen den schrecklichen Willen des heftigen Menschen, erst sinnlos durch fremde Städte zu wandern, auf Nägeln zwischen Schlangen zu schlafen, den Karawanen die Flöte zu blasen, danach sich aber sinnlos zu opfern, weil eine nachgereiste Dame in einem schnittigen Zöllnerkostüm eine alte Rechnung begleichen will und plötzlich laut in die Hände klatscht und mir zuruft, dass Weihnachten jetzt vor der Tür steht und dass man die Tiere hier schmücken soll, wie zu Hause den Baum, allen voran den prächtigen Tiger. Denn das ist an diesem Tag oft üblich in diesem seltsamen Land. Da wird in den Menschen ganz unvermutet auf einmal der Wunsch nach Girlanden wach. Man will dekorieren, verschönen, den Eifer in die Gestaltung legen. Doch warum muss es der Tiger sein? Warum kann sie sich nicht wie zu Haus mit Ochsen, Eseln und Schafen begnügen? Denn nicht, dass der Tiger mich suchte und wollte, er blickte nicht einmal zu mir herüber. Erst als die Frau ihn mit Steinen und Stöcken bewarf, erhob er sich langsam und spitzte die Ohren, und ich spürte die Angst, den Schweiß, der sich unter den Achseln bildet und vom Nacken aus über den Rücken läuft, weil ich die Verführung begreife und weiß, ich bin dem Ruf nicht gewachsen. Sie kennen den Ruf eines Tigers nicht. Sie wissen nicht, was das bedeutet, das Fell und die Krallen, die fordernde Schlichtheit der ganzen Erscheinung. Ich aber weiß das genau, denn die Aufgabe ist viel zu groß für mich. Aber einer von beiden hat schon gewonnen. War es die Frau in dem Zöllnerkostüm oder war es der Tiger? Oder bin das womöglich ich selbst gewesen, der auf diese Weise entkommen will, aus den Fängen der einen in die Fänge des anderen? Denn plötzlich weiß ich genau, was zu tun ist. Es hält mich nicht länger. Ich steige hinab in das schmutzige Wasser und reiße mir schwimmend das Hemd vom Leib. Es ist ja schließlich, sagte ich mir, während ich bis zum Hals in der Brühe eintauchte und immer zügiger vorwärts schwamm, es ist ja nichts als ein hohles Gedächtnisgefäß, dieser Körper. Ich drehte mich auch nicht mehr um, auch nicht, als ich die Stimme der Frau wieder hörte, wie sie deutlich »Das andere Ufer« rief. Mein Gott, ja, das andere Ufer. Doch kaum drüben begriff ich mit süßem Entsetzen, ich hatte über dem ganzen Plan den wahren Zweck, die Girlande vergessen. Was tun? Aber das ist ja einfach, sagte ich mir, während ich aus dem Wasser steige. Du musst jetzt nur selber Girlande werden, den Tiger ergreifen, umarmen, erfassen. Das ganze Geschöpf, von oben bis unten, schmücken werde ich ihn und krönen, ganz ohne Hast, eine Geste der Sanftmut und der reinen Geduld. Hier bin ich, rief ich, und nimm mich, aber warte nicht länger, zeig es mir gleich. Und da ich jetzt nichts mehr zu hoffen habe, wird, wie es unvermeidlich ist, schließlich auch seine Natur erwachen. Auch der Tiger greift zu, jetzt mit Sinn und mit Tatze und Pranke, und erfasst mich in Gänze mit Haut und Haar. Unerträglich ist nur die Stille danach. Wenn das Laufen und Schreien der Fender und Wärter verebbt und das Kreischen der Damen, die behaupten, das hätten sie niemals gewollt und niemals gesucht. Dann geht, was nicht anders zu erwarten war, der Streit um das Tigerfell los. Und hinter der Tür höre ich in der Garage die hohen, beleidigten Schritte der Frau mit dem Zöllnerkostüm, die die letzten Postkarten und Rechnungen schreibt. Doch ich stehe nicht auf. Ich bin angekommen. 3 Dolche zwischen den Rippen, 1 Bein um den Hals, das andere um den Bauch geschlungen, knapp unter dem Herzen, von dem ich nicht sicher bin, wem es gehört. Aber durch das Fenster sehe ich die Moscheen und die Kirchen, deren Türme eindeutig nach oben weisen.